Mensa. Der Mensa-Podcast. Hallo. Hi. Guten Tag, zurück bei Pink Sauce. Heute Aufnahme unter sehr erschwerten Bedingungen. Es gab Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, Kommunikationsschwierigkeiten, ja, interner Sorte. Interne Probleme. Ja. Heute ist mit Sebastian wieder zu Gast. Schön, richtig, der bis vor 10 Minuten nicht davon wusste, zu Gast ist. Weil alle so ein bisschen nebeneinander herkommuniziert haben. So der angeteasert, doch. Da bin ich natürlich, weil der Podcast natürlich das Wichtigste ist. Also alles stehen und liegen. Ja, ja, die Nudeln auf 1 gedreht, yeah, und dann... Ich komme gleich wieder, ich habe einen Podcast aufzunehmen. Absolut. So wahrscheinlich lag auch das Handy schon den ganzen Tag neben dir, falls ja, natürlich. Dann kommt bereit zu sein. Bereitschaft, klar, dann hat man Bereitschaft. Ja, Abruf. Ja, genau. Wir können ja auch langfristig so einen Beeper... So einen Beeper es geht los. Ja, ja. Ja. Und dann wird alles stehen und liegen gelassen, ja, und dann klopfe ich mir so ein Blaulicht, mache das auf Fahrrad. Schön die Feuerwehrleiter runter, ja, Stange, ja, und zack, es geht los. Ja, so aus. Genau, das ist ungefähr die Vorgeschichte zu diesem Podcast heute. Aber jetzt sind wir da. Jetzt legen wir los, würde ich mit sagen. Mit den Plänen. Mit der zum vergangenen Woche, oder? Immer. Ja, zur vergangenen Woche muss ich vielleicht beichten, weil ich war... als bisher festes Mitglied des Mensa-Podcasts ist wohl nicht einmal eine Mensa. Shame! Schwach, ja. Das ist schwach, ja. Aber ich kompensiere das natürlich durch meine Erfahrung. Aber, also, ja, aber gerade diese Woche war zum Beispiel ein Beispiel, wo die letzte Erfahrung sehr negativ war und wir diesmal dann wieder positiv überrascht wurden. Okay, also das ist so ein schöner Übergang, Würde ich jetzt... Ich lasse euch da jetzt auf die Bühne für die letzte Woche und steckt dann wieder kommen wir wieder. Das war das direkt am Montag? Nee, war nicht, nee, war nicht am Montag. Okay, dann würde ich es aber trotzdem... Montag bin ich altbewährt gegangen, ja, die Asiapfanne. Asiapfanne, ja. Da kann man ja nur wirklich gar klasse nicht sagen. Klasse, ja, die war wieder top. Oh, hallo. Es wird hier gerade angerufen. Oh, wie schön. Ja. Ich glaube, ich werde angerufen. Wer ruft denn an? Ich gehe einfach mal ran. Hallo? Du bist angerufen? Ja, Arthur, du bist live im Mensa-Podcast. Hey! Hi! Sag mal Grüße, ja, an die Hörer. Liebe Grüße an alle Hörer des Mensa-Podcasts. Ja. Liebe Mensa-Podcast-Hörer, ihr hört gerade die Stimme von Arthur Mesin, seines Zeichen Technikchef des Mensa-Podcasts. Ich wollte dich fragen, wie sieht es eigentlich aus mit dem mit der Mensa-Liste? Die wurde nicht so wirklich weitergeführt, oder? Da sind irgendwie nur 6 Essen drauf. Oh, da muss man leider täglich montags auf die Webseite gehen, damit sich das Ganze aktualisiert und der Scraper losgeschmissen wird. Ah, das wusste ich natürlich nicht. Okay. Leider nach dem Neustart der Mensa nicht gemacht, weil mir das nicht mitgeteilt worden ist. Okay. Ihr seht schon, die Kommunikation, die ist sehr... Da haben wir noch Schwachstellen, da schreiben wir auch demnächst Stellen aus für Kommunikationschefin. Ja, also wenn ihr eine Kommunikationschef bei uns werden wollt, meldet euch. Okay, Arthur, dann danke für die Info und schönen Abend noch. Danke gleichfalls, ciao, ciao. Ciao. So, hätten wir das auch geschätzt. Kleine Unterbrechung. Okay, dann weiter im Plan. Ja, können wir nichts anderes zu sagen, weil wir, glaube ich, alle diese Asia-Pfanne hatten, außer der Andi hatte das Hacksteak. Der Hacksteak, und der war positiv überrascht und es sah auch sehr, sehr wertig das aus. Das sah wertig aus, ja, ja. Wobei jetzt, ich würde sagen, er war jetzt auch nicht voller Begeisterung. Es nö, war so, also das ist aber, ne, solide, kann man machen. Ich glaube 4 von 5 hat er gesagt. 4 von 5 hat er gesagt, ja, okay. Also ich hätte sein Gesicht eher als 3,5 von 5 interpretiert, aber vielleicht waren es auch 4 von 5. Man kann es so machen, ja. Nee, aber die Hacksteaks, es waren eigentlich mehrere Hacksteaks, ja, quasi, es waren eher Buletten. Kleinere, ja. Das war ich ein bisschen falsch betitelt. War das nicht Bifteki? Nee, das war nicht wie das Bifteki. Nee, okay. Aber es sah wertiger aus als das Bifteki, ja, muss ich sagen. Also es sah richtig spannend. Richtig wie Omas Buletten aus. Und wie wir natürlich wissen, selbst gemacht, sehr wahrscheinlich. Selbst gemacht, safe. 100%. Safe. Auch das Hähnchen griechische Art habe ich mir angeguckt, sah auch gut aus. Okay. Habe ich nicht gegessen, aber... War das der klassische Gemüsekuskus, wenn man das auf den ersten Blick... Erbsen, Mais... War der klassische Gemüsekuskus, ja. Wobei, das habe ich nicht so genau gesehen. Also hier steht ja mit Oliven und Schafskäse. Ah, okay. Kann ich nicht mehr zu sagen, okay, weiß ich nicht. Okay, dann lass uns auf Dienstag gehen, oder? Ja, Dienstag war mal eine Überraschung dabei. Ah, warum? Also, weil wir, Andi und ich, letztes Mal schon die Minestrone gegessen haben und die war letztes Mal nicht so gut. Und Dienstag war sie wieder sehr, sehr gut. Da war also alles dabei. Und ihr seid da mutig gewesen, habt gedacht. Ja, weil es eigentlich, eine gute Sache ist, weil das Mal davor war auch sehr gut. Und dann dachten wir so, ja, das müsste der Regel folgend ja auch wieder gut sein. Okay. Und wir wurden nicht enttäuscht. Also das mal gut. Ist, ja, da kann man nichts sagen. Okay, dann hätte ich mir die vielleicht doch tubern sollen, ne? Das hatte ich überlegt, aber dann... Also die war wirklich gut jetzt. Doch nicht so Bock gehabt. Was genau war da so gut bei der Minestrone? Ja, alles einfach, ja, da, aber viel drin mit Kartoffeln, glaube ich, sogar drin und viel Gemüse und viel Nudeln diesmal. Das steht alles so. Ja, hast du das überhaupt gegessen oder nicht, du nur? Ja, siehst du, ich habe sogar nicht abgelesen. Ja, ich kann bestätigen, hat nicht auf den Plan geguckt. Ja. Okay. Ich habe mich dran erinnert. Das ist ja nicht die richtige Reihenfolge. Ja, siehst du. Und hat die ein bisschen vielleicht nach Brühwürfel geschmeckt, die Suppe, oder gar nicht? Nö, ging. Man hätte sogar noch nachsalzen können. Ja. Okay. Wenn ich mal vorgreifen darf, auf Donnerstag, das Steckrüben-Karotten-Curry, bin ich ja großer Fan, aber es hat ein bisschen arg nach Brühe einfach geschmeckt. Okay. Also so nach Instant-Brühe. Vielleicht nicht schlimm, aber ein bisschen. Okay. Und das Curry hat es nicht überdeckt, weil es Der dominante Geschmack war schon eher Brühe und nicht Curry. Das war ein bisschen. Aber gut, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich habe am Dienstag den griechischen Bauernsalat gegessen. Der war auch ganz gut, ich finde, aber da ist zu viel Feta drin. Also zu viel von diesen Feta-Würfeln. Ja, ja, ja. Da stimmt das Verhältnis nicht ganz. Da frisst man nur so Feta in sich rein und denkt, wo ist der Salat? Ja, da kann ich nicht so sagen. Für mich ist es persönlich bei Feta schon ein Würfel zu viel, aber... Okay. Wie war die Bohnencreme? Die war wie immer gut, würde ich sagen. Okay. Also gut... Und das Fladenbrot ist ja... Intensiv, gut gewürzt. Wie soll man sagen? Fladenbrot, top. Gehasst und geliebt für Thema. Gehasst und geliebt. Sag mal, gegen Simit, wie gesagt, kommt es nicht an, aber... Es war okay. Hat eigentlich immer die Spaghetti Carbonara angeguckt, weil das hatten wir doch letzte Woche diskutiert. Ja, wir haben da mal kurz rüber geguckt und die sah enttäuschend aus. Sah enttäuschend aus, also eine deutsche Spaghetti Carbonara. Ja, also es war so ein bisschen auch zu viel, einfach nur so eine dahin geklatschte Soße und mit so Speckstreifen. Ja, okay, ich kann es mir vorstellen. Das war so ein bisschen aus Fleischsalat. Nee. Also wir sind dann nur auf dem Weg zum Minestrone mal vorbei und... Kurz zugewunken, den bekannten Gesichtern und so. Zu den Akten gelegt, ja. Okay, alles klar. Dann Mittwoch, 2.9. War ich tatsächlich überhaupt nicht, weil das ein absoluter Totalausfalltag ist. Ja? Also ich finde weder den Couscous-Salat gut, weil der einfach staubtrocken ist, also kannst du auch mit Paprika-Dip nicht gegen an, weil das ist wirklich so, wie wenn du Flüssigkeit irgendwo entziehst, da ist einfach nichts mehr los. Aubergine bin ich generell kein Fall von und dann ist mir dieses Allgäuer Käseschnitzel ins Auge gesprungen und da muss ich meine Behauptung korrigieren aus, ich glaube Folge 7 oder 8, als ich da war bei den Worst 5. Ja. Das ist definitiv in den Worst 5. Das ist wirklich katastrophal. Das habe ich zuletzt im dritten Semester gesehen, dieses Essen. Aber du hast ja nicht gegessen, oder? Nee, also das habe ich nicht gegessen. Das ist auch ein Essen, dem ich keine Chance mehr geben würde, weil das habe ich einmal probiert und das war einfach nicht gut. So ein sehniges Schnitzel mit so einem undefinierbaren Käse. Das ist wirklich nicht gut. Also das ist richtig sehniges Schnitzel. Das ist sogar der Typ Texas Pfanne nicht. Da gibt es einen eigenen Typ für den Allgäuer-Käseschnitzel. Okay, okay. Und deswegen war ich einfach Mittwoch gar nicht. Habt ihr was probiert? Ja, ich habe die Auberginen-Tomaten-Masala gegessen. Weil ich auch gedacht habe, das Gemüse-Couscous-Salat hatte ich mir auch überlegt. Aber ich hatte so keinen Bock auf diesen Paprika-Dip, wenn ich den schon irgendwie mir vorstelle. Wieder mit, ich weiß gar nicht, was ich da nicht so lecker finde, aber da hat sich geschüttelt, als ich dran gedacht habe. Dann musste ich die Auberginen-Tomaten-Masala essen. Wo ich ja auch kein großer Auberginen-Fan bin. Aber hat mich dann positiv überrascht. War es okay? Das war ganz okay, ja. Lecker eigentlich, fast schon, würde ich sagen. So die sind natürlich schon sehr wässrig. Also da beißt man drauf und es ist schon ein bisschen wässriger Schwamm einfach. Aber das dafür ist... Das ist so ein unästhetisches Gemüse. Ja, es ist... Ding an sich, ist man so beißt eigentlich nicht so gerne drauf, aber dafür war es einfach insgesamt gut gewürzt. Und das hat es dann wieder überdeckt. So. Also das hat dann gepasst. Und wie gesagt, Simit hat auch viel rausgehauen. Wo steht der Simit? War dabei, steht nicht auf dem Plan. Echt? Ja. Geil. Das ist eine positive Überraschung, ne? Ja. Also, da brauchst du auf jeden Fall, zu dem Essen brauchst du auf jeden Fall ein Brot. Aber da war das Basmati-Reis dabei. Stimmt. Oder war der nicht dabei? Das weiß ich gerade gar nicht. Doch, der war auch dabei. Aber Simit war auch dabei. Okay. Extra. Und das war wichtig, würde ich sagen. Also ohne Simit wäre das, hätte es 1,5 Punkte weniger bekommen. So gebe ich, dann würde ich sogar 4 Punkte geben. 4 von 5. Genau, also Kommen wir mal. Wenn du Aubergine nicht mag, ist das schon ein ganz gutes Gericht. Das stimmt. Ja. Ich muss, glaube ich, langsam auch das irgendwie revidieren und ich darf nicht mehr sagen, ich mag Aubergine nicht, weil inzwischen esse ich so oft Aubergine und Zucchini, dass ich das irgendwie nicht mehr sagen kann. Kann man es nicht mehr aufrechterhalten, das ist richtig. Ja, schwierig. Okay, dann lass uns zu Donnerstag gehen. Der Top-Tag, oder ist zumindest so angekündigt. Donnerstag war damals bei mir tatsächlich ein absolutes Highlight, weil ich diese Tandoori-Hähnchenbrust probiert hatte. Die klang erstmal nach nichts und das, also das Fleisch war auch gut, solide. Aber richtig geil war diese Wok-Gemüsepfanne und die Soße, weil die Soße mega gut gewürzt war. Echt? Und diese Gemüsepfanne, die war einfach perfekt. Ich glaube, ich habe noch nie so gutes Gemüse in der Mensa gegessen. Wow. Weil da waren so große Karottenstreifen drin, da waren so große Paprikastücke drin und die waren einfach perfekt durch. Die waren noch so schön bissfest, die hatten noch richtig Geschmack, die waren unglaublich geil. Ja. Also es war wirklich die beste Gemüsepfanne, die ich je in der Mensa gegessen habe. Okay, das ist dann also das passt dann zum Wok quasi. Ja, so muss ja ein Wokgemüse sein, ne? Schön knackig also noch. Eben, das war überhaupt nicht irgendwie. Nicht irgendwie verkocht, sondern genau, zack, zack, eine Minute. Das war genau so, wie es sein sollte. Also so leicht angedünstet, aber eben noch super bissfest und richtig Geschmack noch dran. Es war richtig gut. Okay, nice. Ja, wir hatten damals, oder letzte Woche, wegen der süß-sauren Soße ein bisschen Magenschmerzen, weil das in der Mensa ja schon mal gerne zu süß auch wird. Auch top. War also top. Es war wirklich ein richtig gutes Essen. Ja, sehr gut. Ich habe den linsenrote Beetesalat gegessen mit Joghurt-Dip, Halloumi und Sümit. Der Halloumi war wieder mega geil. Das war der Halloumi, der bei den Bowls drauf ist. Der mit der Herbe de Provence Kräuter. Vielleicht. Also glaube ich, war jetzt da nicht unbedingt grüne Kräuter, aber so von der Machart. Also ich habe tatsächlich teilweise echt gedacht, das ist Hähnchen. Ich habe gedacht, da ist Hähnchen drauf irgendwie, aus Versehen. Ich konnte es nicht mehr unterscheiden zu Hähnchen. Das war Halloumi? Mhm. Das schmeckt doch nicht wie Hähnchen. Da irgendwie schon. Vielleicht war es Hähnchen. Vielleicht war es Hähnchen. Wie gesagt, gab es Hähnchen. Ja, ich habe gedacht, da ist irgendwas durcheinander geraten. Also ich fand es sehr lecker. Okay, cool. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist ein Top-Essen. 5 von 5 gebe ich da auf jeden Fall. Und ich habe mir natürlich noch das Steckrüben-Karotten-Curry weggetubert. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und habe das dann am Samstagabend gegessen. Also... Zwei Tage später, oder? Ja, ich habe auch mal den Versuch gewagt, wie lange hält sich Mensa-Essen eigentlich. Und, wie war's? War noch top am Samstagabend. Auf jeden Fall, im Kühlschrank. Ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, es hat ein bisschen arg nach Brühe geschmeckt, aber ich habe dann auch zu Hause ein bisschen gepimpt. Ich hatte noch Koriander, hat sehr gut dazu gepasst. Und ich habe noch Zitronensaft reingemacht, um den Brühe-Geschmack ein bisschen zu kontern. Top, 1A, kann ich empfehlen, Freitag. War ich nicht tatsächlich. Ich auch nicht. Hat mich nichts angemacht irgendwie, weil Zucchini auch nicht der Riesenfan. Der Fisch ist der Standardfisch, da brauchen wir glaube ich nicht mehr als ein Wort. Also next. Ich glaube, Andi wäre uns aufs Dach gestiegen, wenn wir am Freitag gegangen wären und hätten das Ratatouille im Zucchini-Schiff gelassen. Ja, also das ist, nee, das habe ich auch mal gesehen und das ist auch nicht ästhetisch irgendwie. Also wenn das Auge mit ist, dann geht man... Ganz ehrlich, dann geht man zum Milchreis. So hart es klingt. Wenn das Auge mit ist, geht man zum Milchreis. Ja, bei dem Tag geht man... Uiuiui, da ist aber bei anderen Essen einiges schief gelaufen. Nein, aber bei dem Tag geht man dann zum Milchreis. Ich würde, bevor ich zum Milchreis gehe, würde ich die Zucchini mit Ratatouille-Füllung nehmen. Aber ich hasse halt auch, ich mag Milchreis gar nicht. Ich streiche den Tag nochmal symbolisch durch. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen zu besseren Zeiten, nämlich die nächste Woche. Das sieht nämlich nicht so schlecht aus. Ja. Das fängt Montag schon mal richtig gut an. Mit dem Fried Tofu. Fried Tofu. Stimmt, der Fried Tofu. Der Fried Tofu mit Tomaten, Ingwer Chutney, Paprika, Kartoffelpfanne, Blattsalat oder Bio-Apfelau. Das ist, man hat mal wieder die Wahl. Das ist wieder die Wahl jetzt. Da frage ich mich, wie werden sie das umsetzen mit der Wahl? Weil das kommt ja aus dem, das wird schwierig, aus dem Schacht rausgefahren. Und die können ja nicht jeden vorher fragen. Gute Frage. Das führt ja zu organisatorischen Problemen. Oder ist halt 50-50, was sagst du, kriegst du mal Schnee. Ja, genau. Oder friss oder stirb. Ja. Und ich glaube, die schicken die Tabletts raus und dann steht da eine mit dem... Ah, das können durch sein. Das können durch sein. Schälchen und mit der Wanne mit den Äpfeln. Und das dann fragst du dich Apfelsalat und du sagst einfach Apfel und dann tust du es drauf noch. Während du zahlst, du musst du ja mal da abstellen. Oh ja, aber da sehe ich schon die Schlange wachsen. Wenn nochmal eine zusätzliche Entscheidung an der Kasse dazukommt. Das ist ja jetzt schon ein bisschen problematisch immer. Also ich meine, Essen 1, das wird deutlich schneller gehen, wenn die Leute mal ein bisschen zackiger da ihr Essen bezahlen würden und nicht noch irgendwie, ich muss die Karte noch rausgraben und dann lassen sie, wenn das fährt ja immer vor und dann gibt es ja diesen Schalter, der umliegt. Und manche Leute lassen dann quasi, solange jemand anders zahlt, heben die ihr Tablett nicht hoch. Das ist auch gut, ja. Sondern lassen das darauf stehen, sodass das ganze Band stoppt. Ja. Aber die wissen nicht, wie das Band funktioniert. Das scheint mir auch so, aber das erkennt man auch sofort, dass das so funktioniert. Also liebe Leute, klare Ansage jetzt. Ja. Ab Montag, bisschen flotter, die Sache ein bisschen planen, ersten Schritt. Das Ding vom Band hochnehmen, sonst läuft es nicht mehr. Nicht die ganze Zeit sammeln, sondern auch mal sich ein bisschen darauf konzentrieren. Die Karte vorher schon rausholen. Genau, das ist der Einsatzschlage, dass alles ein bisschen zack, zack, zack. Ganz hilfreich oder ganz praktisch hat sich da bei mir ein Hemd erwiesen mit so einer Brusttasche. Da kann man die Karte easy rein. So, also Motor- und Kleiderordnung in der Mensa, alle kommen mit Hemd. Ich habe die Karte, aber die mal parat. Oder die Juristen mit Poloshirt dann. Aber der hat keine Tasche, das ist ja praktisch. Ja, das stimmt. Oder Brustbeutel geht alternativ auch. Ja. Brustbeutel und Reißverschluss so ein bisschen offen lassen, dass man die Karte so reinschicken kann. Ja. Wo halt die Gefahr besteht, muss ich auch schon sagen, ist mir dann auch schon passiert, wenn man zu optimiert an der Kasse zahlen will, also zu schnell das alles handeln will und quasi die Mensa-Karte nicht wieder in den Geldbeutel macht, sondern wieder aufs Tablett legt, damit man schnell weg ist, weißt du? Du zahlst direkt aufs Tablett und dann liegt halt die Karte auf dem Tablett und dann ist die Gefahr hoch, dass man das Tablett mit der Karte abnimmt. Nee, da muss man aber den Move machen, dann geht man zu Platz, setzt sich hin und ordnet sich erstmal. Erstmal auf die richtige Seite stellen und dann packt man alles in die richtige und dann nimmt man das Besteck in die richtigen Hände, Rucksack weg, Getränk und dann ist gut. Ja, so muss man machen. Ketchup würde ich nur rausholen und das Öl da muss man und den Essig auf den Tisch stellen. Also ja, ich wollte nur sagen, kleiner Fallstrick, wenn man zu schnell dann am Start ist. Vergisst man vielleicht seine Karte. Vergisst man vielleicht die Karte auch. Als routinierte. Ich sage ja, mir ist es schon passiert und das war jetzt nicht vor 5 Jahren, sondern vor so. Drei keine Wochen. Ahnung. Nee, das auch nicht, aber 8 Monaten oder so. Gut. Und dann musste ich. Vor 8 Monaten war ja noch vieles ganz anders. Da war vieles noch ganz anders, ja, das stimmt, das ist richtig. Aber sie war dann auch direkt, meine Karte war dann direkt an der Kasse, also war kein Problem. Ich meine, die Damen, wir haben es ja gesehen, unten in der Spülküche, die sehen ja quasi, was liegt auf dem Tablett drauf und fischen die Karte dann weg. Ja. Also das. Die kommt da nicht weg. Ja, genau. Ja. Die haben auch immer so einen Stapel. So. Aber ich habe einmal gesehen, wie jemand eine abgeholt hat. Ja, und dann haben die so, oh, Name, und dann haben die so ewig durchgeschaut. Metallkästchen. Okay. Genau, also wo waren wir denn? Bei Montag. Fried Tofu. Das könnte, also ich habe das noch nie gegessen. Also ich meine, es gab es schon mal. Ja, ich das gab es schon mal. Das, ne? Das haben wir schon mal gegessen. Vor 3-4 Wochen oder aber so. War das wirklich auch mit diesem Tomaten-Ingwer-Chutney? Nee, das kommt mir nämlich unbekannt vor. Also der Fried-Tofu, safe, war schon mal da. Ja, Paprika-Kartoffelpfanne war, glaube ich, auch nicht. War da? Ja. Oder? Da war eine andere Beilage dabei, ne? Das meine ich nämlich auch. Aber das Tofu war ganz geil. Tofu war geil, ja. Mega geil. Ja, das, sogar, eben. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass dieses Tomaten-Ingwer-Chutney ein bisschen zu süß ist. Und zu das viel. Das könnte passieren. Das heißt, dass das so ein Essen ist, so ein bisschen wie die... Nee, aber das braucht man. Da braucht man viel. Da braucht man viel. Vom Thema Tomaten-Ingwer-Chutney. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, viel hilft viel. Ja, man braucht Dip einfach. Bei dem Essen braucht man Dip. Aber ich glaube, die Kartoffelpfanne braucht Dip und das stimmt. Tofu braucht auch Dip. Ja, aber ich sag mal so, Tomaten-Ingwer-Chutney, da ist jetzt weder die Tomate süß, noch die Ingwer süß. Also sehe ich die Gefahr jetzt nicht unbedingt. Aber Chutney. Ja gut, da wird halt, kommt noch ein bisschen Zucker rein vielleicht. Ein bisschen. Machen wir das jetzt ein bisschen. Ich vermute auch, das ist vielleicht eine steile These, aber dass da auch Rosinen-Chutney. Das könnte passieren, ja. Wenn irgendwas Süßes muss da ja noch rein. Sonst ergibt es ja wirklich keinen Sinn, dass es ein Chutney ist. Ja. Ach, Chutney einfach abschaffen auch. Wieso denn nicht einfach eine Klecks Mayo? Ja, immer ein Quatsch, dieses Chutney. Oder einfach ein Klecks Mayo. Klecks Mayo. Ich meine, so ein Fried Tofu mit Mayo ist auch geil. Nee, Mayo ist ja voll eklig. Lieber Remoulade. Ah, nee, auch nicht. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Also Remoulade ist die Steigerung von Mayonnaise. Ja. Und zwar im negativen Sinne. Ja, wirklich. Also Remoulade ist... Lieber Ketchup. Wenn ich das Wort Remoulade schon höre, da kriege ich wirklich... Da ist die Krise da. Und das Allerschlimmste ist, wenn du Remoulade auf ein Brötchen tust und dann noch belegst. Fisch. Okay. Finde ich nicht so schlecht. Ist halt saufettig. Ja. Aber gut, ja. Man könnte da auch so einen Dip bauen. Ja, was da irgendwie... Da muss... Dazu. Das Problem, da fängt es halt, das Problem an dem Essen ist schon die Paprika-Kartoffelpfanne, weil die ist halt einfach trocken. Ja. Das ist klar. Kartoffeln sind trocken. Sag ich ja, der Dip muss liefern. Da müsste eher noch mehr gemüsig, so ein Wokgemüse würde dazu passen, würde ich zum sagen. Zum Fried Tofu auf jeden Fall. Dann könntest du Thai Fried Tofu mit Wokgemüse. Wokgemüse. Und Reis vielleicht. Das sieht so aus. Oder vielleicht würde da auch so eine Sesamsoße gut dazu passen. Eine Sesamsoße habe ich auch nichts dagegen. Oder ne? Ja gut, eine Erdnusssoße, aber die mögt ihr nicht, oder? Doch, wer war das? Doch, du findest auch Erdnusssoße. Dann war Andi der Erdnusssoßen-Hater. Ja. Ich finde es auch okay, ist halt immer sehr dominant auch Erdnusssoße. Das stimmt, aber darauf stehe ich. Ja, diese dominante Erdnusssoße. Stehe ich auf dominante Erdnusssoße und auf dominante Frauen. Dass ihr Bescheid wisst. Okay. Aber den Rest können wir abhaken, denke ich, unter Klassiker und jeder schon mal gegessen, oder? Ja. Ja, Spaghetti Bolo. Und die kann man nichts mehr zu sagen. Wir haben auch schon 10 Mal besprochen. Aber ist gut, sind gut. Ist guter Schnellteller. Ja. Würde ich sagen, gehen wir zum Dienstag. Ja, viel, viel Zucchini. Und mein Lieblingsessen, Börek mit Spinat, Karottencurry, Erbsenpüree, Sesam. Hey, wo gehört dieser Sesam dazu? Ja, der wird einfach drüber gesprengt. Ah, ja, stimmt. Mixsalat. Gutes Essen. Das ist das einzige Essen diese Woche, wo Mixsalat dabei ist. Was hattest du? Was ist der? Ja gut. Blattsalat, Mixsalat, Mixsalat. Vielleicht werden wir mal wieder mit ein bisschen Spinat belohnt in der Mensa. Es gab ja mal so eine Phase, wo plötzlich im Salat Spinat war. Ja, vor 2 Wochen noch bei diesem orientalischen Ding. Vor 2 Wochen, ja. Auch aber es gab im Beilagesalat oder im Hauptgericht? In dem Hauptgericht. Genau, aber es gab auch mal eine Phase, da war im Beilagesalat eine Woche lang immer Spinat drin. Das war ganz geil. Eigentlich. War geil, ja. Also besser als irgendwie Lolo Rosso. Ja. Wissen wir, ob die Börek selber gemacht sind? Nee, glaube ich nicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Stell dir mal den Aufwand vor. Das ist viel, sehr viel zu viel. Das ist richtig viel Aufwand. Okay. Die sind ja, das ist ja so eine Rolle, wo noch was drin ist, da muss es gerollt werden. Ja, das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Das machen die nicht selber, das kaufen die ein. Ja, ja, das ist okay. Alternativ die Penne mit Zucchini-Ragout. Relativ schlicht, simpel. Ich weiß nicht, eine richtige Alternative ist nicht. Oder Puten-Zucchini-Köfte. Es ist auf jeden Fall irgendwie hier Zucchini-Wochen in der Mensa. Also ja, der Zitronen-Apfel geht es auch schon weiter. Dann geht es genauso weiter. Ja. Puten-Zucchini-Köfte. Ich habe es noch nie gegessen, ich weiß es nicht. Es ist ein Püree aus Zucchini und Pute. In so einem Gott, kleinen... Das hört sich richtig in so eklig kleinen, an. Nee, ich meine, Püree aus was Zucchini heißt Köfte? Also die Zucchini-Köfte sind ja wie so kleine Gemüse. Müsste eigentlich Bratling. So, ja, so bratlingsmäßig genau. sein, oder? Und um das zu machen, müsste man das tatsächlich ein bisschen kleiner machen. Ich würde jetzt vielleicht nicht Püree sagen, sondern... Ja, das wird so aussehen, wie gemischt. Die Köttbullar als Bällchen quasi. Wahrscheinlich, ja. Bisschen grober okay. einfach, ich würde okay, sagen, ein bisschen, wird bisschen aber wie eine grobe Leber. Apfeljoghurt. Auch eine interessante Kombination. Ja, das stimmt. Das hört sich eigentlich an wie eine Nachspeise. Zitronen-Apfeljoghurt. Ja. Vielleicht ist es auch eine Nachspeise. Nee. Das gehört dazu wahrscheinlich, gell? Ich glaube, es gehört dazu, ja. Man kann es aber danach trotzdem essen. Man kann ja auch erst die Zucchini, Putenköfte und Curryreis essen. Aber wahrscheinlich braucht man für den Reis den Joghurt. Fällt, ja, wahrscheinlich. Aber es gibt überall Bio-Apfel dazu, gell? Es scheint, die Apfelzeit beginnt jetzt ja, September, ne? Ja. Die Ernte geht tatsächlich, los. Tatsächlich, ja. Aber jetzt Apfel essen. Nicht mehr aus Neuseeland, den Braeburn. Nee. Aus Deutschland. Gut. Mittwoch. Und Mittwoch ist ein schwieriger Tag, oder? Das Wochentief, eindeutig. Haut mich auch nichts um. Doch, die Käsespätzle würden dich umhauen. Ja. Wienerschmelze, Blattsalat. Wenn du für 3 Tage lang den Darm effektiv verdichten willst, dann gehst du die Käsespätzle essen. Ja, da geht nämlich nichts mehr rein und raus danach. Was ich vergessen habe... Ist bei den Käsespätzle noch so, dass die im Quadrat kommen, oder? Kommen immer noch im Quadrat. Okay. Das wird sich nicht ändern, glaube ich. Ist ja auch praktisch, also ich habe ja nichts dagegen. Aber da kannst du ja danach nicht mehr kognitiv arbeiten. Nee, kannst du gar nichts mehr. Nee. Zwiebelschmelze. Da ist vorbei. Ja. Also vielleicht muss man da tatsächlich... Und ein Dessert auch noch, weißt du, ist schon sowas und dann noch irgendwie ein Pudding oder so. Das macht dich richtig fertig, ey. Ja, lassen wir den Mittwoch sein, wie er ist, oder? Es ist einfach ein Tiefpunkt. Ja, so Mittwoch gehe ich nicht, glaube ich. Ich glaube, ich muss auch. Irgendwas muss man ja essen. Gut. Also. Herr Bulgur. Okay, lass uns auf Donnerstag gehen. Ja, was ist da los? Was ist da denn los? Ein Loch. Bei Essen 1. Gibt's Überraschungswochen oder was? Einfach mal nichts. Vielleicht gibt's da nichts. Ich versuche gerade tagesaktuell zu gucken, ob vielleicht der Plan sich... Aber ich habe das gerade erst ausgedruckt, also müsste eigentlich... Das ist sehr seltsam, vor allem auch bei Essen 1. Dem beliebtesten Essen. Gut, natürlich, das Gemüsechili ist auch geil. Ja, auf jeden Fall. Das kann man gut essen. Da werde ich mir wahrscheinlich auch eine Portion holen und eine zweite wegtubern. Aber wisst ihr was? Sag an. Hast du was da stehen? Nee, wisst ihr was? Wir haben ein Problem. Warum? Wir besprechen den falschen Plan. Was? Liebe Leute, am Montag ist der 7. Was ist passiert? Hä? Ah, okay. Dann müssen wir jetzt hier live kurz mal Schadensbegrenzung machen. Live mal improvisieren. So, Montag, 7.9. Schneller Teller, Nudelsalat mit Tofu-Würstchen oder Bauernwurst. Ich kann ja vielleicht einfach. Können wir so einen Cut machen? So ein. Ich spule mal kurz zurück. Ich meine, ist ja natürlich wichtig für die Woche drauf. Und die Woche drauf müssen wir nicht mehr aufnehmen, weil haben wir jetzt das schon besprochen. Ja, dann können wir die jetzt eben zu Ende besprechen, ne? Ja, ich würde sagen. Die schneide ich dann einfach in die nächste Woche rein. Ja. Oder wir lassen es einfach, ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir besprechen das fertig. Machen wir kurz fertig, oder? Ja, dann haben wir schon mal so halb gemacht. Ja, und du ja auch. Ich meine, der Donnerstag hat ja auch nicht so viel zu bieten. Er hat sonst nichts zu bieten. Es gibt noch den Rinderbrat mit Rotweinsoße und Kartoffelkroketten. Klassisches und Typ Texas-Pfanne. Ja, aber ich hätte schon Bock auch mal auf so Kartoffelkroketten. Ich bin ja nicht Fan von Kroketten. Ja, Kroketten, Alter. Immer bei so 80. Geburtstagen von der Oma gibt es immer so Kroketten, Alter. Und dann schön mit so einer braunen Soße. Ja, Kroketten sind so geil. Und die müssen richtig schwimmen, bis die sich dann auch Kroketten. Ja. Oh. Im Grunde genommen Krokettensuppe einfach mit brauner Soße. Ja, Kroketten sind schon geil. Nur man kriegt sie daheim nicht so hin, wie man sie dann im Restaurant immer kriegt. Nee. Ich weiß nicht, was die machen, aber du kriegst sie nicht so hin. Ja, das ist absolut richtig. Das ist schwierig. Ja. Sie dürfen eigentlich auch nicht zu knusprig sein, finde ich. Nee, die müssen. Sie müssen ich finde es schon noch geil, wenn sie knusprig sind. Finde ich geil. Die müssen leicht knusprig sein. Leicht, aber nur ganz leicht. Aber relativ schnell nachgeben. Aber sehr schnell nachgeben. Ja. So, dass sich dann die Kartoffeln so zerfließen. Genau, richtig. Ja. Kartoffel-Cum-Shot. Ja. Ja, gut, in anderthalb Wochen wissen wir dann mehr, was an diesem ominösen Donnerstag bei Essen 1 passieren wird. Vielleicht wird das Band umgebaut oder erweitert oder vergrößert. Ah, okay. Aber innerhalb von einem Tag, an einem Donnerstag, vielleicht auch nicht. Man weiß Könnte es man auch nicht. Am Wochenende machen. Man weiß es nicht. Gut, an diesem Freitag, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, können wir den Milchreis und das Fischgericht weglassen, weil wir das beides nicht gut finden. Ja, aber ganz kurz mal eben, was ist denn diese Karottenpasta-Sotto? Karottenpasta-Sotto. Das sind so Nudeln, so kleine Nüdelchen, wie die aussehen wie Reis. Ja. Und da ist so ein bisschen Karotte reingesteckt. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so ungeil. Das sagst du jetzt. Kann man schon essen, ja. Ja, ich glaube, das geht. Vielleicht wäre das für dich ein neuer, schneller Teller. Karotte-Pasta-Sotto. Ja, das ist also mit Gurkendip. Ja. Oder so. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Was ich aber noch viel spannender finde an diesem Freitag ist, Essen 1, gefüllte Paprika. Da fühle ich mich ja quasi wie im zweiten Semester. Das ist ein richtiger Jungbrunnen, das Essen. Das habe ich ja ewig nicht mehr. Kinderkartoffeln mit spanischen Bohnen. Ja. Aber richtiger Klassiker. Oder? Ich meine, das ist schon länger nicht mehr. Ja. Die Gitterkartoffeln sind auch richtig lecker, so geil frittiert. Ja, man muss sagen, die gefüllte Paprika ist nicht lecker, aber ich esse trotzdem gar nicht. Und ich habe mich schon seit Semestern gefragt, was da überhaupt drin ist. Das weiß man wirklich nicht. Weil es macht nicht so richtig so... Völlig undefinierbar. Eine Tofu macht keinen Eindruck, so wie so eine Pampe. Es macht sieht eigentlich aus wie Brät, schmeckt aber nicht danach. Es macht tatsächlich einen Eindruck von Fleisch. Aber schmeckt nicht nach Fleisch, aber hat 1A so eine Brätkonsistenz. Ja, voll. So eine, und sieht auch so rot-rötlich aus. Genau, so ein bisschen Leberkäse-mäßig ist es. Ein bisschen weicher, aber... Nee, das wird vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben. Oder wir fragen den Chef, guck mal, was ist in den gefüllten Paprika drin? Ja. Dann haben wir jetzt mal die falsche Woche besprochen. Und dann abgeschlossen. Gehen wir doch jetzt mal auf die aktuelle Woche, oder? Ja, aber hier mal kurz. Kann man machen. Kurz mal. Montag gibt es Essen 1. Yes! Pink Sauce! Die King Sauce, ich bin wieder zurück. Nice! Gemüse in Jock. Mit dem klassischen Essen. Petersilie. Oh, das geht ja schon richtig gut los. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist genauso wie der gefüllte Paprika-Quatsch. Es ist einfach kein gutes Essen eigentlich, objektiv, aber man isst trotzdem gerne. Ich finde es nicht so geil. Ich bin ein großer Fan von dem leicht knusprig angebratenen Gnocchi. Vier Stück angebraten. Für mich ausreichend viel. Ja, okay. Und jetzt auf jeden Fall essen, klar. Ja, ansonsten der Rest auch gut. Also Geflügel-Sauté-Spieß ist fantastisch. Habe ich früher sehr gerne gegessen. Sehr gut, esse ich nach wie vor gerne. Der Nudelsalat ist tatsächlich auch nicht schlecht. Also da kann man alles nehmen. Ah, da will ich ein Veto einlegen. Der Nudelsalat kann gar nichts. Ah, okay. Ist der nicht so nudellastig auch? Nee, den kann man nehmen. Der Nudelsalat, da ist... Okay, aber egal. Da ist mit da ist irgendwie Sahne oder sowas drin. Ja, das, dann hüpfen wir doch direkt mal zum Dienstag. Das mag ich nicht. Da ist ja ein richtig interessanter, schneller Teller am Start. Das habe ich noch nie gehört. Das ist mal, lies mal vor. Bulgur, Quark, Knödel, Sesam-Dip, Reislinsen mit Röstzwiebeln. Interessant. Es liest sich grandios, muss ich sagen, für einen schnellen Teller. Für einen schnellen Teller. Also das wenn das so schmeckt, wie es sich liest, dann geil. Krass. Ich glaube, das wird nicht so gut sein. Glaubst? Bulgur, Quark, Knödel. Am schnellen Teller. Die Frage ist, wie ist er da drauf gekommen? Erstmal mal ein Bulgur-Quark. Wie hält es zusammen zu einem Knödel, frage ich mich. Weil Quark hat keine Bindung, Bulgur hat jetzt auch vegan, nicht so die oder? Bindung. Vegetarisch. Dann kann ein bisschen Ei drin sein. Steht aber, steht Ei drauf, ja. Könnte Ei drauf sein. Ja gut, dann vielleicht durch Ei. Ja, aber an sich spannend. Aber Sesam-Dip finde ich schon mal... Der ist ganz lecker. Reislinsen sind tatsächlich Reis und Linsen gemischt. Aber das wird natürlich schwierig, das auszuprobieren, weil ich meine, der Essen Reis liefert dann auch schon ab, ne? Kürbiscurry mit Soja-Chunks, Korianderpesto, Naanbrot, Alter. Das ist neu, oder? Das ist ja... Das soll ich auf jeden Fall essen, ich glaube, das ist neu. Doch, oder? In der Kombination... Korianderpesto. Ja, ich kenne das schon ein bisschen. Also, die Soja-Chunks kennt man, kennt das Kürbiscurry. Ja, aber... Naanbrot ist auch bekannt, Korianderpesto... Das nehme ich auf jeden Fall. Das nehme ich auf jeden Fall, klar. Ja. Das ist schon auch gut. Da das will ich ausprobieren. Da die und das Essen 2 ist auch geil. Die Macaroni mit dem das ist auch ein gutes Essen. Arabische Lamm-Auberginensoße. Das ist wirklich ein gutes Essen. Eins der besten Fleischessen der Mensa, sag ich. Nee. Man muss halt Lamm mögen, vielleicht. Lamm und Aubergine kommt bei mir beide. Okay, Aubergine. Okay, ist nicht schwierig. Aber das ist ein Top-Tag. Also, Top-Tag. Wer hätte das gedacht, am 9.9., dass sie nochmal so liefern? Vor allem ist es ja mitten in den Semesterferien. Ja, und jetzt wird es ja hier spannend. Mittwoch, Essen 1. Auch Käsespätzle. Es kann sein, dass man dann vielleicht die Woche danach nochmal besprechen muss, weil das eine vorläufige Woche ist. Meinst du, das ist eine vorläufige, da ist aufs Loch noch, gell? Eben. Ja, vielleicht ändert sich da noch was. Da könnte sich durchaus noch was ändern. Falsch. Ja, eben. Weil das ist ja die nächste Woche. Das ist die nächste Woche, ja. Das ist der 9.9. Aber da ist gibt ja bei nichts so, wie es da stand. Doch, eben die Käsespätzle. Ja. Oder es gibt halt einfach ab jetzt jeden Mittwoch Käsespätzle essen. Also. Ja. Das wäre natürlich fatal. Das war wirklich fatal. Gut, die haben wir schon. Haben wir besprochen. Ja. Haben wir besprochen. Das Pfannengewürz vom Schwein rate ich ab. Und die Maultaschen in Gemüsebrühe. Warum rätst du ab? Warum ich rate ich da ab? Wegen Schwein. Weil es ist kein Gyros. Gyros ist, vom Spieß geschnitten. Ja, ist eher. Und das ist fasrige Schweinereste. Ne, ich sag mal so, ich würde es ein bisschen verteidigen tatsächlich. Okay. Man kann es essen, aber man darf sich für die nächsten, sag ich mal, 3 bis 5 Stunden danach keinen näheren menschlichen Kontakt vornehmen. Dann ist es okay. Wegen Tzatziki halt, ja. Wegen Blähungen. Ja, also einfach so mundgeruchsmäßig. Es kommt aus allen Löchern raus danach. Also das ist eigentlich, da pfeifst du sie im Loch danach. Was geil ist, ist auf jeden Fall safe der Karottenkrautsalat. Der ist mega lecker. Ja. Wo sind wir jetzt? Essen 2. Achso. Das ist das Beste an dem Essen. Den habe ich auch lange nicht mehr gegessen, ehrlich gesagt. Sehr gut. Wo habt ihr den Karottenkrautsalat? Ja, bei Essen 2, Pfannengyros vom Schwein, Mittwoch. Ja, den finde ich ja katastrophal. Wir kommen heute nicht zusammen. Okay. Aber die Maultaschen sind, glaube ich, okay, aber nicht geil. Nee, ja. Machen. Das wäre auch mein Urteil. Okay, aber nicht geil. Ja. Okay, dann auf den Donnerstag. Hey, yo! Und eine Buddel rum bei Essen 1. Bio-Tofu-Taler, Erdnuss-Tipp, Asia-Hirse, Ingwer-Karotten. Geil, geil, geil, geil, würde ich sagen. Das wird gut, ja. Top. Das wird wahrscheinlich gut. So wie es da steht, bin ich ein bisschen schwach. Einfach. Wie? Also es müsste blumiger ausgeschrieben werden. Ja, genau. Da stehen nur so ein paar Zutaten einfach so drauf. Buzzwords einfach. Bio und Tofu-Taler, Erdnuss-Dip, Asia-Hirse sind Ingwer-Karotten. Das sind die Sachen, die man zubereitet. Das stimmt. Zu einem Essen. Das da nicht sieht steht. Eigentlich aus wie so eine Einkaufsliste, die man für das Essen. Ja, das ist auch vorläufig. Mit so einer Einkaufsliste kommt man auf jeden Fall in Alnatura rein oder in Unverpackt-Laden. Ich war da herzlich willkommen. Ja. Dann sagen wir hier. Wow, Essen 2 gibt's auch was richtig Geiles. Das ist schon eine Knallerwoche. Kachunhähnchen, Maissalsa mit Koriander, Süßkartoffelpüree. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes Fleisch. Das ist ein leckeres Essen. Ich habe dann die nochmal richtig ordentlich Koriander bestellt. Das gibt's jetzt in 2 Essen. Das stimmt, ja. Vielleicht können wir fragen, ob noch was übrig ist am Freitag. Und dein Lieblingspaprika-Tipp gibt's auch schnell im Teller. Ja, da ist klar, dass man da natürlich den meidet. Ich habe den schon mal gegessen. Das ist ein Notnagel, aber er schlägt auch gut rein. Aber ist okay. Also, den könntest du dann am Freitag. Ja, gut, es gibt keinen Nachschlag, aber da habe ich das auch schon gesehen dann. Ist okay, ja. Ja, also auf jeden Fall. Da kommt wieder. Ich muss, glaube ich, zwei Essen da nehmen. Ich muss eins tubern. Ich glaube, ich tubber die Bio-Tofu-Taler. Du frühstückst nicht und isst zweimal. Ich muss noch was schaffen am Mittwoch. Das reicht da nicht. Die Bio-Tofu-Taler, ich glaube, das kann man gut tubern. Ja, das. Und ich esse das Karun-Hähnchen. Das ist schwierig zu tubern, weil das sind sehr viele verschiedene Dinge. Okay. Jetzt Freitag. Mal gucken, Alter. Jetzt. Der Freitag kackt wie klassisch immer ab. Da kommt wieder dieses Zucchini. Mysterium. Ja, das ist der Auftakt für die Woche, die wir jetzt falsch besprochen haben. Ja. Aber ich würde, glaube ich, das Fischgericht essen. Ja, was gibt's im Fischgericht? Aus Seelachs. Seelachsfilet in Kräutermarinade, MSC. Zitronencreme, Kartoffelrösti, Erbsenpüree, kann man eigentlich nichts falsch machen. Bis auf, dass das Seelachsfilet nicht so geil ist, aber ja. Ja, aber. Ja, okay. Also ist jetzt besser als alles andere. Besser als Zucchini-Ricotta-Bällchen bei Essen 1. Rotes Paprika-Ragout, Pasta Sotto, Beilagensalat oder Bio-Apple. Würde ich nicht nehmen, ja. Und ich weiß nicht, da habe ich irgendwie ein bisschen schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht ist das Essen besser, als ich glaube, aber ich mag es echt nicht. Ich bin halt so sehr negativ eingestellt gegenüber diesem Pasta Sotto. Also der Freitag ist wirklich, der Maus hat sich hier zum Problemtag. Ja. Ich finde, da findet man echt, echt immer schwierig. Der Freitag, ja. Der ist echt immer. Aber sonst performt die Woche wirklich 1A. Wirklich eine gute Woche, ja. Also ich freue mich drauf, ja. Nach der Ernüchterung der falsch besprochenen Woche ist das jetzt nochmal, haben wir natürlich nochmal 180 Grad gedreht. Yo! Ja. Ich glaube, wir lassen die falsch besprochene Woche einfach drin, oder? Ich habe jetzt auch keinen Bock, das rauszuschneiden. Ist ja auch okay. Das und wir haben uns auch immer wieder drauf bezogen. Das wirkt dann auch komisch. Ja, das ist so, ist okay. Dann ist halt so. Können jetzt, Wir brauchen noch einen Folgentitel. Hat noch jemand einen Vorschlag? Ich würde mal sagen, dass wir dem Off diskutieren. Off wird es jetzt. Der Live-Anruf. Der Live-Anruf. Der Live-Anruf. Wie könnte man denn betiteln? Ja. Live und direkt. Zuhörerschalte. Zuhörerschalte. Der Techniker ruft an. Der Techniker ruft an. Okay, ich notiere mir mal, der Techniker ruft an, wenn uns nichts Besseres einfällt. Technik-Support meldet sich. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Heute mit einer. So lange war es eigentlich gar nicht. Dafür, dass wir 3 Wochen besprochen haben, sind wir jetzt 40 Minuten. Ja. Das geht eigentlich. Okay. Würde ich sagen, gönnt euch die nächste Woche in der Mensa. Kommt zahlreich, aber nicht zu der Zeit, wo wir da sind, sondern drumherum. Also bitte nicht um 12. Zum Beispiel. Und dann viel Spaß bei den leckeren Essen, die es gibt. Ja. Gerne auch 2 Essen mal nehmen. Ja. Yeah. Und ciao. Ein bisschen Gas geben da am Band. Ne? Geil, ja. Das ist eh klar. Okay. Genau, Karte schon raus. Hemd anziehen. Ja. Wisst ihr Bescheid. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.